Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Ludwigsburg, den 4. Oktober 93. Meine kleine Familie ist noch immer recht wohlauf, und meine Frau ist in ihrem Wochenbette von den alten Zufällen freier geblieben als jemals. Ich bin noch immer mit meinem alten Leiden geplagt, und die vaterländische Luft will noch gar keine Wirkung zeigen. Sonst bin ich mit dem hiesigen Aufenthalte ganz wohl zufrieden, die teure Lebensart ausgenommen, die in manchem Artikel selbst die teuren Preise bei euch übersteigt. Von meinen alten Bekannten sehe ich viele, aber nur die wenigsten interessieren mich. Es ist hier in Schwaben nicht so viel Stoff und Gehalt, als du dir einbildest, und diesen wenigen fehlt es gar zu sehr an der Form. Manche, die ich als helle, aufstrebende Köpfe verließ, sind materiell geworden und verbauert. Bei einigen andern fand ich noch manche der Ideen in Gang, die ich selbst ehemals in ihnen niederlegte, ein Beweis, dass sie bloße Gefäße sind. Unter den Besten ist der M. Konz, den du, glaube ich, auch hast kennenlernen und der sich sehr verbessert hat. In einer neuen Schrift von ihm, Analekten aus griechischen Dichtern etc., findest du einige Stücke von vielem Gehalt, unter vielem mittelmäßigen freilich. Einer meiner ehemaligen familiärsten Jugendfreunde, Dr. Hofen von hier, ist ein brauchbarer Arzt geworden, aber als Schriftsteller, wozu er sehr viel Anlage hatte, zurückgeblieben. Mit ihm habe ich von meinem 13. Jahre bis fast zum 21. alle Epochen des Geistes gemeinschaftlich durchwandert. Zusammen dichteten wir, trieben wir Medizin und Philosophie. Ich bestimmte gewöhnlich seine Neigungen. Jetzt haben wir so verschiedene Bahnen genommen, dass wir einander kaum mehr finden würden, wenn ich nicht noch medizinische Reminiszenzen hätte. Indessen hat doch die frühe Übung im Stil und in der Poesie ihm viel genützt, denn von da hat er eine Darstellungsgabe in seine Medizin mit herübergebracht, die ihm die Schriftstellerei darin sehr erleichtert. Unter den jungen Künstlern in Stuttgart ist Dannecker, ein Bildhauer, der Beste, und Hätschen weit vorzuziehen. Er hat in Rom, wo er viele Jahre lebte, seinen Geschmack sehr gut gebildet, hat sehr schöne Ideen und führt sie geistreich aus. Die Abhängigkeit von dem Herzog, der sie immer mit Arbeit drückt, schadet den hiesigen jungen Künstlern sehr. In Stuttgart bin ich noch nicht gewesen, anfangs des Wochenbettes meiner Frau wegen, und jetzt will meine Gesundheit es nicht leiden. Der Herzog sucht etwas darin, mich zu ignorieren. Er legt mir aber gar nichts in den Weg. Meinem Vater hat er auf sein Ansuchen ein Bad zu gebrauchen erlaubt, auf so lange Zeit, als er selbst will. Und dieses Bad ist nicht weit von hier, so daß er glauben mußte, mein Vater wolle bloß mir näher sein. Alles wurde auf der Stelle bewilligt, so nötig er auch meinen Vater in seinem Posten braucht. Ich habe noch wenig arbeiten können. Ja, es gibt viele Tage, wo ich Feder und Schreibtisch hasse. So ein hartnäckiges Übel, so sparsam zugewogene, freie Intervallen drücken mich oft schwer. Nie war ich reicher an Entwürfen zu schriftstellerischen Arbeiten und nie konnte ich wegen des elendesten aller Hindernisse, wegen körperlichen Druckes weniger ausharren. An größere Kompositionen darf ich gar nicht mehr denken und bin froh, wenn ich nur von Zeit zu Zeit ein kleines Ganze vollenden kann. Ich habe jetzt wieder eine kleine Schrift, etwa wie Anmut und Würde, angefangen, die mir oft viele Freude macht. Sie handelt vom ästhetischen Umgang. Soviel ich weiß, hat man darüber noch nichts Philosophisches, und ich hoffe, du sollst an der Ausführung sehen, dass diese Materie von sehr vielem Interesse ist. Über das Naive werde ich gleichfalls einen kleinen Traktat, doch nur für die Thalia, aufsetzen. Ich bin mit keiner Erklärung dieses Phänomens, wie sie in unseren Theorien aufgestellt sind, zufrieden und hoffe, etwas darüber zu sagen, was mehr befriedigt. Ich wünschte, du läsest die neue Schrift von Ramdor, Charis oder über das Schöne in bildenden Künsten. Sie ist von zweierlei Seiten merkwürdig. Einmal als der elendeste Wich von der Welt, als Philosophie des Schönen betrachtet, was sie doch sein soll, und dann wieder als ein sehr brauchbares, ja vortreffliches Werk, was die empirischen Regeln des Geschmacks in bildenden Künsten betrifft. Man sieht überall, dass dieser Mann mit vortrefflichen Kunstwerken sehr vertraut ist und dass es ihm gar nicht an Geist fehlt, seine Erfahrungen in Regeln zu ordnen. Aber er ist verloren, wenn er zu den Prinzipien hinaufsteigen will. Lies doch dieses Werk und sage mir deine Meinung darüber. Ich bin neugierig, welchen Nachfolger man Reinholden in Jena geben wird. Ich finde ihn schon nicht mehr, wenn ich zurückkomme. Fichte würde gewiss eine sehr gute Akquisition sein und ihn, wenigstens dem Gehalt des Geistes nach, mehr als ersetzen. Dass meine Krankheit mir in allem zuwider sein muss. Ich könnte es wahrscheinlich durchsetzen, in Weimar bei dem jungen Prinzen als Instruktor angestellt zu werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Erziehungsplan mit ihm, da er jetzt doch 10 Jahre alt ist, erweitert. Und da ich beim Herzog und auch bei der Herzogin sehr gut stehe und man mir so viel weniger, als ich jetzt schon Besoldung ziehe, zu geben braucht, als einem anderen, so würde es gewiss gehen. Ich hätte dann in Weimar eine sehr erträgliche Existenz. Aber meine Zufälle lassen mich gar nicht daran denken, eine Verbindlichkeit zu übernehmen. Es wäre kein übler Posten bei unserem Prinzen, auch für künftige Hoffnungen, die mir jetzt, da ich ein Kind habe, weniger gleichgültig sind. Lebe wohl und lass mich bald etwas von dir hören. Wenn ich diese Zeit her etwas seltener schrieb, so musst du es mir zugutehalten. Es soll alles wieder ins Geleis kommen, wenn ich erst ruhiger bin. Und ich kann dir versichern, du bist jetzt beinahe der Einzige, dem ich schreibe. Meine Frau grüßt herzlich. Wenn es noch Zeit ist, wird sie vielleicht einige Zeilen beilegen. Minna ist doch, wie ich hoffe, längst wieder wohl. Tausend Grüße an euch alle von uns und auch von dem kleinen Karl Friedrich Ludwig. SCH. Postskriptum. Der Brief ist einen Posttag liegen geblieben. Meine Frau erholt sich täglich mehr und ist schon etliche Mal spazieren gewesen.